Liebe Freunde, es wird schlimmer. Es wird schlimmer, als es ist. Doch wir werden! Es wird schlimmer, als es ist, doch nicht.